Ja, hallo? Ja, guten Sascha. Sag mal, was geht denn heute Abend bei dir? Gute Frage, Alter. Keine Ahnung. Na dann komm mal vorbei. Hier geht's heute Abend richtig ab. Jetzt zu viel versprochen. Ey, nee, Alter, Vater, so eine Party habe ich noch nie gesehen. Uah. Hier, Entschuldigung, könnt ihr das vielleicht mal ein bisschen leiser machen? Andere Leute wollen schlafen. Nee, auf gar keinen Fall. Na, wenigstens ein bisschen. Nee, Maul! We'll be right back. Oh, We'll be right back. Oh, We'll be right back. Shirt Contest, motherfucker. Okay. 3, 2, 1. Three, two, one.